Kundgabe 6603. Empfangen durch Bertha Dudde am 23.07.1956. Einsetzen für die Wahrheit. Ohne Bedenken solltet ihr euch für die Verbreitung der Wahrheit einsetzen, denn ich leite sie zu diesem Zweck zur Erde. Das Licht werde unter euch Menschen, dass Irrtum und Lüge entkräftet werde, die niemals dem Heil der Seele dienlich sind. Im Licht müsstet ihr Menschen wandeln, wollet ihr zur Seligkeit gelangen. Irrtum und Lüge aber sind Finsternis und führen nimmermehr aufwärts, dem ewigen Licht entgegen. Was abweicht von der reinen Wahrheit, die in mir ihren Ursprung hat, muss immer als Wirken meines Gegners angesehen werden, dessen einziges Ziel es ist, Licht zu verlöschen, die reine Wahrheit zu bekämpfen und die Menschen in der Finsternis des Geistes zu erhalten. Und ihr könnet nun auch verstehen, dass sein Wirken niemals euch zu mir führen wird. Ihr könnet verstehen, dass ihm sein Wirken erleichtert wird, wenn es dem Menschen gleichgültig ist, ob er in der Wahrheit steht, weil ihm dann auch leicht Irrtum und Lüge vorgesetzt werden können. Wer aber die Wahrheit begehrt, der wird sie auch empfangen. Denn sein Verlangen nach Licht wird von mir selbst gestillt. Meine Lichtträger, die Menschen, denen ich die reine Wahrheit direkt vermitteln kann, haben aber auch die Aufgabe, in die Dunkelheit hineinzugehen und dort das Licht leuchten zu lassen. Sie haben die Aufgabe, jede unwahre Lehre zu beleuchten und sie als Irrtum zu brandmarken. Und darum ermahne ich sie auch immer wieder, ohne Scheu zu reden, wo sie den Mitmenschen in dieser Gefahr wissen, einer irrigen Lehre zum Opfer zu fallen und ihm die reine Wahrheit entgegenzusetzen, mit der ernsten Mahnung zu prüfen mit meiner Unterstützung. Es haben sich viele Irrlehren eingeschlichen in die Lehre, die ich selbst auf Erden den Menschen verkündet habe. Diese ist nicht unverändert geblieben, und meine Sorge wird immer sein, das Falsche, Beigefügte zu entfernen, auf dass nur meine liebe Lehre erhalten bleibe und die Menschen daraus immer wieder Kraft schöpfen können, die der verfälschten Lehre aber nicht mehr innewohnt. Und darum ist dies ein Werk der Nächstenliebe, den Mitmenschen dazu verhelfen, dass sie der Kraft meines Wortes teilhaftig werden, indem ihnen mein reines Evangelium dargeboten wird, was alles Falsche, Ungöttliche aufdeckt und den Menschen wahrlich Licht bringen kann, wenn es willig angehört wird. Wer nun allen Ernstes mir zustrebt, der verlangt im Herzen selbst nach der Wahrheit, und er wird sich nicht befriedigt fühlen von einer Lehre, die von der Wahrheit abweicht. Wer aber eine Irrlehre nicht hingeben will, selbst wenn er darauf aufmerksam gemacht wird, dass sein Denken falsch ist, der hat auch noch nicht den ernsten Willen, zu mir zu gelangen. Ihn hat mein Gegner noch in der Gewalt, ansonsten er nicht das Gedankengut des Gegners vertreten würde. Und es kann jeder Mensch selbst erkennen, ob ihm Wahrheit oder Irrtum dargeboten wird, wenn er sich an mich selbst wendet, dass ich ihm dazu verhelfe. Denn ich lasse den wahrlich nicht länger im Irrtum verweilen, der mich um Wahrheit anruft. Und so braucht sich nur der Mensch vertrauensvoll mir selbst hinzugeben, dass ich seine Gedanken recht leiten möge. Und er wird wahrlich herausfinden aus der Finsternis. Er wird sich bereitwillig dem Licht zuwenden, das ihm erstrahlt und ihm den Weg zu mir erleuchten soll. Ihr aber solltet mir dazu euren Mund leihen, dass ich selbst durch euch reden kann. Ihr sollet offen und frei reden, und ich werde euch die Worte in den Mund legen, die ihr dann auch voller Überzeugung aussprechet und so dem Mitmenschen aus irrigem Denken heraushelfen könnet, der sich euch nicht widersetzet. Die Wahrheit allein führt zur Seligkeit. Wo Unwahrheit ist, herrscht noch mein Gegner. Jeder Mensch aber kann Wahrheit und Irrtum erkennen, wenn er nur mich selbst um Erleuchtung des Geistes angeht, wenn er ernstlich will, dass ihm die Wahrheit offenbar werde. Amen.